dunklen Stunden, tiefe Trauer, tief verbunden. Doch niemand kennt den wahren Namen, entfacht den Toten überall. Amen. Die Sonne verdunkelt, hier kommt das Ende eurer Welt. Die Glut kriegt in uns, in den Flammen liegt der Schlüssel unserer Zukunft. Voll Trauer, tiefe Wunden, das Wagnis, Menschheit ist verfehlt. Die Flut steigt, steigt in uns, hier kommt das Ende dieser Welt. Kalte Steuer. Hier kommt das Ende dieser Welt.